Das Quartett von Saxophonist Klaus Doldinger mit Gitarrist Volker Kriegel als Gast vor fast 50 Jahren am 14. Dezember 1965 im Bremer Sendesaal. Das war Nordwestradio in Konzert für heute. Eine angenehme Nacht wünscht Arne Schumacher.